wie unendlich sich heute unser deutsche Landfrau abrackern und abarbeiten muss. Das kann jeder von Ihnen, meine Volksgenossen, sehen, der mit offenem Blick heute durch das deutsche Land geht. Die Kinder, sobald sie überhaupt etwas mithelfen können, legen schon Hand mit an. Und da und dort ersetzt schon der 14- und 15-jährige Landbub seinen Vater und führt den Pflug, wenn auch nicht so gut und so sicher, aber trotzdem sicherlich mit umso größerer Begeisterung. Die deutsche Bauersfrau aber hat nicht nur den Hof in Ordnung zu halten, das Vieh dafür zu sorgen, dass bestellt und geerntet wird. Sie ist heute zu einer wirklichen Führerin gestempelt. Sie hat fremde Arbeiter, Kriegsgefangene. Umso stärker muss sie die Zügel selbst in die Hand nehmen und dafür sorgen, dass die Arbeit getan wird und die Zucht im Hofe erhalten bleibt.